One, two, three. Karl Michael von Hausfeld. Was ist da los? Ich habe eben keine der Scheiben berührt. Gleiche Durchdringungskraft. Sehr gut. Das Stromnetz der Erde hat weder Anfang noch Ende. Hä? Da sind wir dann wieder am 23. Mai 1845, der verfluchte Chilo-Kaffee ist schon wieder leer.